und herzlich willkommen. Hier sind Carla Brise. Ich hab deinen Namen vergessen. Okay, mein Name war Jonas Hagel. Lass uns nochmal anfangen. Hallo Jonas Hagel. Nein, das ist doch lustig. Okay, dann ist es lustig. Auch okay. Wozu sind wir heute hier, Carla? Ich habe gehört, wir wollen ein Spiel spielen. Wirklich? Welches Spiel denn? Das wäre doch nett. Naja, passend zum Thema hatte ich gedacht, könnte man mal überlegen, wer wir so sind. Ja, stimmt. Aus gegebenem Anlass auch müsste man darüber mal nachdenken, denke ich auch. Mhm. Müsste man mal machen, okay. Wer bist du denn, Jonas? Ja, weiß ich nicht. Wer bin ich? Bist du eine Frau? Nee, so rum funktioniert das nicht. Wieso funktioniert das Spiel so funktioniert nicht? Andersrum. Ja, aber ich will wissen, wer du bist. Nein, du willst wissen, wer du bist. Ach du so, hast doch bin den ich Zettel, eine Frau? Du hast den Zettel auf der Stirn kleben. Bin ich eine Frau? Nein. Jetzt bin ich dran. Bist du eine Frau? Nein, hör auf. Jetzt bin ich dran. Wenn du ein Nein bekommen hast, bin ich mit Fragen dran. Und alles du klar. Beantwortest, okay? Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich bekannt? Ja. Bin ich Schauspieler? Auch in gewisser Weise, aber nicht hauptberuflich. Ja oder nein? Nein. Okay, dann bist du dran. Bin ich jetzt eine Frau? Nee, ne? Aber das hattest du schon. Du darfst jetzt nochmal. Danke. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich ein männlicher Mensch? Du bist ein männlicher Mensch, denke ich, ja. Also definiere ich mich selbst auch als Mann? Davon gehe ich aus. Alles klar. Bin ich verheiratet? Schwierig. Bist du verheiratet? Ich würde es mal vermuten, aber keine Gewähr. Alles klar. Also ist das ein Ja oder ist das ein Nein? Es ist ein Ja, dann mach weiter. Mhm. Bin ich über 50? Ja. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich fragen soll bei so vielen Ja's. bin ich dick? Was heißt dick? Okay, dumme Frage, ich stelle eine andere Frage. Okay. Habe ich eine Brille? Ich glaube, bestimmt eine Lesebrille. Ist das ein Nein? So an sich, im normalen Alltagsleben trage ich keine Brille? Nee. Okay, dann bist du dran. Okay, also. Ich bin ein Mann und kein Schauspieler. Aha, aber nur in gewissem Sinne bist du auch ein Schauspieler, ja. Okay. Bin ich der Jugend bereits entflogen? Das bist du. Bin ich Musiker? Nein. Bin ich Musiker? Nein. Oh. Oh, jetzt bin ich schon wieder dran. Das ist richtig. Bin ich Politiker? Mhm. Na? Bin ich in der SPD? Nein. Bin ich bekannt? Also so... Ja, wenn ich jetzt jemandem meinen Namen sage, weißt du dann so ungefähr, wer ich bin? Ja. Bin ich nur in Deutschland bekannt? Nö. Auch. Also, nö, ich denke nicht. Okay. Dann bist du. Bin ich in der CDU? Nein. Oh Mann. Bin ich was Deutscher? Ja. Also bin ich hauptsächlich in Deutschland bekannt. Ja. Bin ich in der aktuellen Politik aktiv? Ja. Ach, also bin ich ein Politiker. Bin ich Bundespräsident? Oh. Bin ich Bundespräsident? Nee, auch nicht. Oh. Da du bist fies, jetzt bin ich ja schon wieder dran. Sitze ich aktuell in der Regierung? Ja. Bin ich aus der CDU? Nein. Oh. Du darfst nicht so lange Pause machen, sonst haben unsere Hörer so lange Stummzeiten, weißt du? Und dann gibt es eine App, mit der man das wegschneiden kann, damit man sich ganz viel Zeit spart beim Podcast hören. Wir wollen nicht, dass das bei uns zur Anwendung kommen muss. Kann ja immer in die Lücken Musik reintun. Das wär's, du, Oder so das wär's. rauschen oder so, dann geht das bestimmt nicht mit. Dann Oh, blockieren das wir wäre die cool. einfach. Oh Gott. Ja, go. Go for it. Bin ich Bundespolitiker? Wow. Ich möchte mich nicht jetzt dumm outen. Was heißt Bundespolitiker? Auf Bundesebene, meinst du? Ja. Ja? Okay. Bin. Oh. Noch? Bin ich in der Regierung? Ja. Okay, und dann bin ich in der CSU. Bist du. Okay. Bin ich Horst Seehofer? Ja, Glückwunsch, du bist Hey, Horst cool. Seehofer. Okay, Jetzt bin ich wieder dran, du ne? bist dran, ja. Was wusste ich denn schon? Ich bin Politiker, männlich, aktuell in der Regierung, über 50, keine Brille, aus der CSU? Eher nicht dick. Sag mal, bin ich Horst Seehofer? Ja. Oh, witzig. Ja, cool. Hey, da haben wir ja fast gleichzeitig gewonnen. Oh, verrückt. Mensch. Aber ich, also du hast schon ein bisschen mehr gewonnen als ich, finde ich. Ich gönne dir das einfach mal. Ja, er hat angefangen. Ich habe aber angefangen auch. Ah, okay. Oder? Also haben wir gleich. Nee, ich habe angefangen. Du hast angefangen. Ja. Ist Okay. egal. Ja. Reden wir über was Hey, cool. anderes. Reden wir über was anderes. Nicht noch eine Runde? Noch eine Runde. Dacht, also, ich weiß nicht, ich hab Bock. Oh. Dann halt noch eine Runde. Ja? Ja. Machen wir? Okay. Ja. Du hast verloren, dann darfst du anfangen. Ich muss jetzt Fragen über mich stellen, ist richtig, ne? Denn so wie Bin ich ein eben. Mann? Bin ich weiß? Ich graue weiße Haare? Bin ich Politiker? Ja. Bin ich CSU-Politiker? Ja. Bin ich Mickey Mouse? Nee. Oh, du bist dran, schade. Okay. Bin ich ein Mensch? Ja. Bin ich eine reale Person? Ja. Bin ich eine Frau? Nein. Dann bist du dran. Sag mal, bin ich vielleicht Horst Seehofer? Ja, das ging jetzt Oh, aber echt. Du bist echt gut. witzig. Hey, Ja, cool, dann hast du jetzt auch mal langsam habe gewonnen. ich's raus. Du, langsam geht. Okay. Ich bin also ein Mann, ja? Bin ich Politiker? Nein. Nein. Nein, du bist kein Politiker. Oha. Das fällt Du jetzt hier bist aber aus der Reihe. auch nicht Horst Seehofer, wenn du das wissen möchtest. Das sage ich dir einfach so als kleinen Bonus. Was? Okay. Bin ich Sänger? Ja. Bin ich Deutscher? Ja. Bin ich Zac Efron? Leider nein, leider nein. Aber gute Frage sonst. Du bist Danke, einfach weiter danke. dran. Nee, auf Zac Efron komme ich, weil ich letztens Baywatch gesehen habe und dann fand ich den da sehr nervig. Wollte ich jetzt mal Ah, kurz okay. sagen. Meinst du, du bist eine nervige Person? Das kann ich bestätigen. Ach so. Ah, danke, danke für den Tipp. Bin ich Schlagersänger? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Bin ich 19 Jahre alt? Nein, keine 19 mehr. Bin ich 20 Jahre alt? Nee, du bist weit davon entfernt. 60. Ja, so roundabout. Okay. Bin ich Little Bob? Nee. Ach nee, ich bin auch Deutscher, ne? Bin ich gerade auf dem Zenit meines Erfolges? Definitiv nicht. Bin ich überhaupt noch aktiv? Ja, ich glaube schon. Na? Bin ich auch mal im Fernsehen so Ja. regelmäßig? Ja, regelmäßig. Singe ich auf Deutsch? Nee. Cherry ist kein deutsches Wort, ne? Nee. Nee, dann auf Englisch. Oh Mensch, jetzt komm. Oh. Ihr Dings. Dieter Bohlen. Ja, Hey, sehr cool. gut, sehr gut. Wow. Ja, nice. Haben wir gleich noch eine zweite Runde geschafft. Okay, was machen wir jetzt? Ich wäre sonst auch als reif fürs Bettchen, muss ich sagen. Oha. Findest du nicht so gut, ne? Ich meine, das Anliegen ist ja durchaus legitim. Mhm. Also ich kann damit auch leben, so ist es nicht. Weißt du, heute ist halt auch einfach nicht so mein Tag. Ach so. Vielleicht morgen wieder. Morgen wieder. Tja. Ja gut, dann machen wir Außerdem bin das ich so. gerade an einer spannenden Serie dran. Ach so, ah, das ist das also. Okay. Das ist es auch. Ja, also ich bin auch an der spannenden Serie dran, aber ich nehme trotzdem die Zeit. Ja, jetzt rede ich so rum. Nein, Spaß. Was guckst du denn so Spannendes? Mr. Robot immer noch. Ja, das hatte ich mit dir angefangen und ich fand es nicht so gut. Ja, voll. Ja, das war jetzt auch kein berechtigtes Urteil. Aber kann man ja mal machen. Also ich finde die Serie jedenfalls ziemlich cool. Ja. Aber ich schaue sie, also ich habe sie jetzt ja wieder von vorne angefangen. Ich bin super langsam. Ich bin immer noch bei der vierten Folge. Und dumm. Dumm. Ja, das Wetter ist auch einfach zu gut und dass man die ganze Ja, das Zeit Serien stimmt. schaut. Da geht man einmal spazieren. Geht man spazieren oder schwimmen? Oh, Upsi. ich war gestern wieder baden. Mal so testweise. In der Donau? In der neuen Donau, ja. Naja. Ja, war kalt. Glaube ich. Hätte man noch drauf kommen können. Aber ich bin sehr heiß drauf, das zu machen. Ja, die Leute finden das wahrscheinlich auch ganz schön heiß, wenn du da einfach badest, ne? Ja, das nämlich auch. Das ist Hm, das. kann ich mir vorstellen. Badest du nackt? Nee. Tagsüber? Tagsüber, morgens. Aber in Badeklamotten? In Badeklamotten auch, ja. Nee, weil der FKK-Bereich, der ist auch weiter weg von der Brücke. Okay. Ja. Aber es gibt durchaus ein. Es gibt durchaus einen. Ja, dann solltest du dich da vielleicht mal melden. Ja, aber das ist ja weiter weg. Naja. Aber also an sich ist es natürlich schon eine Option, aber es ist halt weiter weg, müsste man dann mal sehen. Ja. Ja. Genau. Also jedenfalls das Wetter ist gut. Und bei dir so? Bei mir ist das Wetter auch ganz gut. Ja, das ist schön. Ja. Da ist man denn auch guter Dinge, ne? Das ist man, aber ich hatte heute den ganzen Tag Uni von um 8 bis um 18 Uhr. Da Ach war ich so. dann auch irgendwann nicht mehr so guter Dinge. Verstehe, Ich verstehe. weiß nicht, vielleicht merkt man das auch jetzt noch ein bisschen. Aber es ist heute nicht, also es ist nicht meine Stunde gerade. Wirklich. Deshalb, ja, deshalb wäre ich jetzt auch, also, ja, auf jeden Fall dafür, vielleicht auch an dieser Stelle das einfach mal zu beenden, weil manchmal muss man einfach sagen, das ist jetzt auch genug. Dann ist das auch mal genug. Na gut. Dann machen wir das doch mal. Hui. Okay, also wir können ja erstmal testen, wie es so läuft, ne? Ja, ich denke, das haben wir jetzt auch mal einen ganz guten Start hingelegt. Auf jeden Fall Alles auch klärchen. durchaus. Ich komme nicht aufs Wort, aber Egal, darf man in der Schule Taschenmesser benutzen? Eigentlich. Mal so. Aus Interesse, aus gegebenem Anlass. ich glaube, das kommt auf die Schule an und auf die Okay, Größe des weil. Messers wahrscheinlich auch. Alles klar, ja. Weil heute meine Praktikumsschule, da wollte ich mir einen Apfel schneiden, hatte ich halt mein großes Messer mit. Halt, um einen Apfel zu schneiden, habe ich mich gefragt, ob ich das voll nutzen darf. Nein, Spaß, ich hatte ein kleines Taschenmesser mit, aber ich habe mich trotzdem gefragt, ob ich das nutzen darf. Ach so. Ja, das muss man auch, bevor man sowas macht. Nicht, dass man da noch irgendwelche illegalen Sachen macht. Das wäre es noch, ne? Das Das wäre es noch, Erste. dass da, nee, da möchte man auch nicht reinrutschen, glaube ich. Muss man auch aufpassen. Deswegen. Also auch einmal an unsere HörerInnen, ne, passt auf, bevor ihr was macht, ne? Dass das nichts Illegales ist auch. Als kleiner Service-Hinweis noch, jetzt so zum Ende hin, dass ihr das auch mal wisst. Dann ist das auch gut so. Okay. Ja. Beenden wir das dann hiermit. Das tun wir. Okay. Ja. Das waren Jonas Hagel und Carla Brise. Vielen Dank, dass ihr uns beehrt habt. Das Wetter ist gut. Das Wetter ist gut. Macht's gut. Tut, tut, tut. Tschüss. Tschüss, bis bald.